Kapitel 4. Mittwoch, 12. Mai, am Nachmittag. Philipp betritt das Café Einstein. Er geht auf den Tisch zu, an dem seine Schulkameraden Daniel, Christoph und Tobias sitzen. Hallo, begrüßt Philipp seine Freunde. Ich hoffe, ihr habt nicht zu lange auf mich gewartet. Überhaupt nicht. Wir sind auch eben erst angekommen, antwortet Tobias mit einem Blick auf seine beiden Klassenkameraden. Was darf ich Ihnen bringen? Der Kellner nimmt die Bestellung auf. Zwei Cola, einen Orangensaft und ein Tonic Water. Warten wir noch auf Nadine? Fragt Tobias. Nein, sie kommt nicht. Sie hat mal wieder Stress mit ihrem Freund. Eine Geschichte ohne Ende. Kommen wir sofort zur Sache, sagt Daniel. Wann und wo findet unsere Fete zum Schulabschluss statt? Es soll eine tolle Party werden. Wer weiß, wann wir uns je alle wiedersehen. Lasst uns mit der Planung beginnen. Nach 90 Minuten sind alle wichtigen Fragen geklärt. Philipp verteilt die Aufgaben für die Vorbereitung des Festes. Nochmal dasselbe? Fragt der Kellner. Ja. Für mich nicht, antwortet Christoph. Er schaut auf seine Uhr. Unruhig bewegt er sich seit mehreren Minuten auf seinem Stuhl hin und her. Eine wichtige Frage ist doch noch offen. Wen von unseren Lehrerinnen und Lehrern laden wir ein? Tobias schaut seine Schulkameraden an. Können wir ein anderes Mal darüber sprechen? Ich habe noch eine Verabredung. Ich müsste schon längst weg sein. Christoph zieht seine Jacke an. Die anderen grinsen. Geh schon, wir wollen deinem Glück nicht im Wege stehen, ermuntert Tobias seinen Klassenkameraden. Christoph legt Geld auf den Tisch und verabschiedet sich schnell. Der hat es aber eilig, sagt Daniel. Naja, er ist frisch verliebt. Übrigens, Philipp, wie geht es deiner Freundin?